Kraftlos fiel sie auf das Bett zurück, mit dem Gesicht auf das Kopfkissen. Aber schon nach einem Augenblick erhob sie sich, rückte schnell dicht an ihn heran, erfasste seine beiden Hände, drückte sie krampfhaft mit ihren dünnen Fingern wie im Schraubstock und begann von Neuem, ihm unbeweglich wie gebannt ins Gesicht zu blicken. Mit diesem letzten, verzweifelten Blick wollte sie wohl noch eine winzigste, letzte Hoffnung für sich herauslesen. Aber es gab keine Hoffnung mehr, keinen auch nicht den geringsten Zweifel. Alles war so. Selbst wenn sie nachher an diesen Augenblick zurückdachte, erschien es ihr sowohl seltsam wie unbegreiflich. Woraus hatte sie damals so mit einem Schlag erkannt, dass es keinen Zweifel mehr gab? Sie hätte doch nicht sagen können, dass sie zum Beispiel ein Vorgefühl von etwas derartigem gehabt hatte. Nun aber schien es ihr, nachdem er es ihr gerade gesagt hatte, als habe sie wirklich das geahnt. »Genug, Sonja, genug. Quäl mich nicht«, bat er sie wie ein Gefolterter. Er hatte es ihr gar nicht in dieser Weise sagen wollen, aber nun war es so gekommen. Wie geistesabwesend sprang sie plötzlich auf, rang die Hände und ging bis zur Mitte des Zimmers, aber sie kam schnell zurück, setzte sich wieder neben ihn, so dass ihre Schulter seine Schulter fast berührte. Plötzlich fuhr sie wie vom Blitz getroffen zusammen und stürzte mit einem Aufschrei, ohne zu wissen wozu, vor ihm auf die Knie nieder. »Was haben Sie? Was haben Sie sich angetan?« jammerte sie verzweifelt, sprang auf, warf sich ihm an den Hals, umarmte ihn und presste ihn mit aller Kraft an sich. Raskolnikow wich zurück und blickte sie mit einem traurigen Lächeln an. »Wie sonderbar du bist, Sonja. Du umarmst und küsst mich, nachdem ich dir dieses gesagt habe. Du bist nicht bei Verstand. Nein, es gibt jetzt niemand auf der ganzen Welt, der unglücklicher ist als du«, rief sie außer sich, ohne seine Bemerkung gehört zu haben, und sie schluchzte laut auf und weinte wie in einem Krampf. Ein lange nicht gekanntes Gefühl überflutete seine Seele wie eine Welle und machte sie mit einem Mal weich. Er sträubte sich nicht dagegen. Zwei Tränen quollen aus seinen Augen und blieben an den Wimpern hängen. »Du wirst mich also nicht verlassen, Sonja?« sagte er, sie fast mit Hoffnung anblickend. »Nein, nein, nie und nimmer«, stieß Sonja heiß hervor. »Ich werde dir folgen, ich werde dir überall hin folgen. Oh Gott, ach ich Unglückliche, und warum, warum habe ich dich nicht früher gekannt? Warum bist du nicht früher gekommen? Oh Gott,